Wie die südkoreanische Zeitung MinPlus berichtete, veranstaltete die Direktion der Bewegung für Friedensabkommen, die aus 5 Organisationen Südkoreas wie dem Bürger- und Gesellschaftskomitee gegen die polizeiliche Unterdrückung, der christlichen Paro-Gruppe für Friedensaktion und dem Verein für Souveränität und friedliche Wiedervereinigung besteht, am 10. September in der Nähe der amerikanischen Botschaft in Seoul eine Kundgebung und sprach sich entschieden für den Abschluss eines Friedensabkommens zum Frieden auf der Korea Halbinsel aus. Nach dem Meeting verteilten die Teilnehmer den Fußgängern die Propagandaschriften mit der Forderung nach dem Abschluss des Friedensabkommens und sammelten die Unterschriften.